Runde 1 und du weißt, dieser Fight wird dein Tod. Hand aufs Herz, Vaterland bleibt das erste Gebot. Denn ich rieche deine Angst, 1000 Meter Gegenwind. Und du rennst wie ein Hund, wenn wir in der Gegend sind. Denn ich zerfleisch dich, du Spast, und der Asphalt wird rot. Es bleibt ein steiniger Weg bis zur ersten Million. Doch dein Style ist out, deine Tracks Travestie. Aber mein Style bleibt hart wie die Infanterie. Zeig mir deine Decks und ich ficke dein Leben. Du bleibst ein Opfer, du Öko mit nem Arsch voll Kakteen. Schau meine Aktien, die Tendenz zeigt nach oben. Du sagst, du stehst auf Frauen und jeder weiß, du hast gelogen. Ich seh hier nicht einen, der es drauf hat wie ich. Ich geb nen Fick auf deutschen Rap, euren Jam und auf dich. Tanzt alle weiter und raucht euch den Kopf. Denn ich bringe deutschen Rap wieder zurück an den Block. Dieser Track ist für dich wie ein Attentat. Junge, ich bin der Kerl, der aus dem Schatten trat. Keiner ist so hart und so dominant. Ich bin der Boss und schlag aus Hass ein Loch in die Wand. Dieser Track ist für dich wie ein Attentat. Junge, ich bin der Kerl, der aus dem Schatten trat. Keiner ist so hart und so dominant. Ich bin der Boss und schlag aus Hass ein Loch in die Wand. Runde 2, Butterfly steckt in dir wie ein Schwanz. Und ich mach hier mein Ding, weil ich weiß, keiner kann's. Du siehst mich am Sonntag mit Flecktarn und Barett. Bist dir in die Hose und springst vom Minarett. Es ist wie beim Roulette, ich gewinne, du verlierst. Denn ich mach hier mein Business, während du noch studierst. Ich bin elitär und die Eins in meiner Stadt. Du beleidigst meinen Vater, drehst dich um und es klatscht. Spucke Feuer in die Nacht wie 39 die Flak. Mach nen Album da raus und es ist Schicht im Schach. Denkst du, es ist Spaß, wenn ich sag, komm doch her. Ich sehe täglich Kanacken und es werden immer mehr. Ich bin der Leopard 2, der dich bumst wie ein Hengst. Du verkaufst keine Tapes, weil dich hier keiner kennt. Du kriegst mir in den Arsch für ein Feature, das dich pusht. Aber bleibst nur ne Schwuchtel, die Schwänze lutscht. Dieser Track ist für dich wie ein Attentat. Junge, ich bin der Kerl, der aus dem Schatten trat. Keiner ist so hart und so dominant. Ich bin der Boss und schlag aus Hass ein Loch in die Wand. Dieser Track ist für dich wie ein Attentat. Junge, ich bin der Kerl, der aus dem Schatten trat. Keiner ist so hart und so dominant. Ich bin der Boss und schlag aus Hass ein Loch in die Wand. Runde 3 und du frisst Blei, denn ich bleibe uns gemein. Bin topfit auch zu dritt, denn es gibt ne Fickerei. Du siehst aus wie ein Schwein und ich mach dich kaputt. Mit der Fresse voller Dreck macht das Leben mit dir Schluss. Denn das ist Hardcore, du Schwachkopf, Gangsterkrieg. Und deine Mutter wird geil, wenn sie den Gangster sieht. Ich bin unbeliebt, bei 3 von 4 drauf geschissen. Was soll's, Mann, ich hab nix zu verlieren. Ich mach einen Deal oder einen Track, ja, ich scheiß auf Rap. Ich spuck dir mitten in die Fresse und du leckst es weg. Denn das ist Gangster-Rap, hier direkt von der Straße. Mit Steiner Jacke und der Deutschland-Fahne. Mach weiter deinen Sound, den hier keiner kauft. Ich kenne nicht mal einen, der deine Scheiße saugt. Schreib besser eine Bewerbung und kauf dir ein Hemd, bevor dich hier noch jemand auf der Straße erkennt. Dieser Track ist für dich wie ein Attentat. Junge, ich bin der Kerl, der aus dem Schatten trat. Keiner ist so hart und so dominant. Ich bin der Boss und schlag aus Hass ein Loch in die Wand. Dieser Track ist für dich wie ein Attentat. Junge, ich bin der Kerl, der aus dem Schatten trat. Keiner ist so hart und so dominant. Ich bin der Boss und schlag aus Hass ein Loch in die Wand.